Guter Rat. Ringen um das Grundgesetz. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948 bis 1949. Berufung auf Gott. Von Georg M. Oswald. Nordwestdeutscher Rundfunk Köln. Wir berichten aus der Arbeit des Parlamentarischen Rates. Bonn, 20. Oktober 1948. Ich eröffne die Sitzung. Sechste Plenarsitzung. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Heinrich Ferdinand Adolf Schönfelder. Zu der Plenarsitzung. SPD. Der Ältestenrat hat sich über die Erledigung der heutigen Tagesordnung schlüssig gemacht, insofern, dass heute Nachmittag zur Debatte stehen soll. Zunächst Punkt 1, die Präambel. Und zweitens die Länderkammer. Wir wollen die historische Aufgabe, die uns gestellt ist. Konrad Adenauer. Und es ist in Wahrheit, CDU, nach diesem Zusammenbruch des Jahres 1945 eine historische Stunde und eine historische Aufgabe. Wir wollen sie unter Gottes Schutz mit dem ganzen Ernst und mit dem ganzen Pflichtgefühl zu lösen versuchen, die Größe dieser Aufgabe von uns verlangt. Gott ist gut. Gott ist allmächtig. Aber wenn Gott gut und allmächtig ist, wie kommt dann das Böse in die Welt? Bedeutet das nicht, dass Gott entweder nicht nur gut oder nicht allmächtig ist? Deshalb glauben wir, dass es richtig ist, dem kommenden Grundgesetz eine ganz bestimmte geistige Ausrichtung zu geben. Adolf Süsterhen. Die dirigierende Kraft, CDU, muss auch schon in der Präambel zum Ausdruck gebracht werden. Und zwar in der Weise, dass wir den zentralen Gedanken dieses Grundgesetzes so unterbauen, dass er nicht einfach durch einen Mehrheitsentscheid wieder weggefegt werden kann, sondern dass er seine fundamentalen Wurzeln letzten Endes auch im Metaphysischen findet. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Hans-Christoph Seebohm. Ich bin der Auffassung, DP, dass die ethische Qualifikation der Präambel klar und deutlich hervortreten muss. Ich bin der Auffassung, dass die Bezugnahme auf unsere Verantwortung vor Gott in diese Präambel hineingehört. Denn wir sind nicht nur dem deutschen Volk, sondern durch unser Gewissen auch den geistigen Mächten verantwortlich, die sich in Gott personifizieren. Dieses Problem, Theodizee genannt, ist so alt wie der Gottglaube selbst. Seine bis heute am weitesten verbreitete Lösung vertraut weniger auf die Kraft des Arguments als auf die Ausübung irdischer Macht. Wer nicht an die Güte und Allmacht Gottes glaubt, ist ein Sünder. Die Würde des Menschen ist begründet in ewigen, von Gott gegebenen Rechten. Sehr richtig. Darüber, ob man eine theologische Formel mit hereinnimmt oder nicht, können wir miteinander reden. Heinrich Ferdinand Adolf Schönfelder. Aber von dort her kommt auch die Sorge, SPD, dabei Gott zu bemühen, für die Unzulänglichkeiten, die Torheiten und die Missverständnisse, die aufgrund eines sehr menschlichen Werkes entstehen, weil man sich selber dann in eine quasi Nichtverantwortung begibt. Statt sich in feinsinnigen philosophischen Erörterungen zu ergehen, verwendeten die religiösen Herrscher aller Zeiten ihre ganze Fantasie darauf, die Qualen der Hölle so drastisch zu schildern, wie sie nur konnten. Wer nicht an sie glauben wollte, lernte sie schon auf Erden kennen. Auch die weltlichen Herrscher beanspruchten lange Zeit für sich, ihre Macht über die Menschen von Gott erhalten zu haben. Noch Adolf Hitler berief sich auf die Vorsehung des Allmächtigen, die das deutsche Volk mit ihm als Führer zur Weltherrschaft bestimmt habe. In der Präambel muss auch gesagt werden, dass das von uns zu schaffende Grundgesetz die Fundamente eines Rechtsstaates legen soll. Ferner muss sie die Verpflichtung enthalten, für den Fortschritt der menschlichen Gesellschaft, besonders im sozialen Sinne, zu sorgen. Und endlich muss in der Präambel der Wille des deutschen Volkes klar und eindeutig zum Ausdruck kommen, in Frieden und Freiheit als Glied in der Gemeinschaft der Völker seine Kraft restlos einzusetzen für die Einheit Europas, für die Wohlfahrt aller Menschen, für ihre Freiheit und für den Frieden auf Erden. Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Fraktion, Dr. Carlo Schmidt, Tübingen, spricht. Die Präambel muss weiter die Quelle der Gewalt und des Rechtes nennen, die bei der Schaffung des Grundgesetzes wirksam wurden. Sie muss sagen, wer der Schöpfer des Grundgesetzes ist und was ihn legitimiert hat. Und nun also Gott auch im Grundgesetz? Welcher Gott ist da gemeint? Gibt es einen? Und falls ja, was hat er mit dem zu tun, was wir gerade hinter uns hatten? Eine menschengemachte Katastrophe, auch sie angerichtet in seinem Namen und größer als Menschen sie sich je hätten vorstellen können. Wenn das ein Beweis für die Existenz Gottes ist, wäre das nicht auch ein Beweis dafür, dass er es nicht gut mit uns Menschen meint? So könnte man es sehen. 9. November 1948. 19. Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen. Wir haben eine Reihe von neuen Vorschlägen zur Präambel. Hermann von Mangold, CDU. Wenn wir an die verschiedenen Vorschläge herangehen, müssen wir uns noch einmal darüber klar werden, was nach unserer Meinung unbedingt in der Präambel enthalten sein muss. Zum Beispiel das Bekenntnis zur deutschen Einheit, der Hinweis auf die Beschränkungen durch die Besetzung, die Frage des Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes. Deshalb scheint es mir notwendig zu sein, dass wir uns darüber kurz unterhalten. Die Präambel hat in der Form, in der wir sie niedergelegt haben, doch in weiten Kreisen starke Kritik gefunden. Wünscht Herr Dr. Heuss, dass wir auf seine kürzere Präambel eingehen? Ich habe wenig dazu zu sagen. Ich bin bereit, diese Invocatio Dei aufzunehmen und entweder zu sagen, im Vertrauen auf Gott oder in der Verantwortung vor Gott. Diese Invocatio Dei kommt bei mir schlecht unter. Aber man kann etwas finden. Ich sträube mich nicht dagegen, obwohl ich das Bedürfnis nach einer metaphysischen Verankerung, das bei einigen Parteien vorhanden ist, nicht für sehr theologisch halte. Oder auch anders. Gott überlässt es uns, unsere Geschicke zu bestimmen. Mit anderen Worten, wir, die Menschen selbst, tragen alleine die Verantwortung für das, was wir getan haben. Und auch für das, was wir tun. Warum sollten wir uns also in unserem Grundgesetz nun wiederum ausgerechnet auf Gott berufen, wo es doch darum geht, ein neues, besseres Fundament für unser Zusammenleben auf Erden zu schaffen? Ich selber halte meine Formel für geeigneter als die andere. Sie ist entstanden, ehe wir den Katalog der wünschbaren Dinge aufgestellt haben. Von diesem Katalog habe ich gesagt, wir sind etwas in den Leitartikel hineingekommen. Wir haben zu viel an tatsächlichen und zu viel an Vorbehalten mit drin und haben damit den gewissen Schwung, die gewisse Würde, die drin sein sollte, verloren. Meine Formulierung hat auf Details verzichtet, hat auf die Nennung von Daten und auf Ausdrücke wie Übergangszeit oder provisorischer Charakter verzichtet, hat auch nicht von Besatzungsmächten unmittelbar gesprochen. Ich habe gesagt, sind sich bei dem Werke der von der Machtlage erzwungenen Beschränkung ihrer freien Entscheidung bewusst gewesen, damit man nicht meint, wir hätten so getan, als könnten wir machen, was wir wollten. Wenn wir an die großen Verfassungswerke anderer Völker und vor allem der internationalen Staatengemeinschaft denken, finden wir dort auch Bekenntnisse zu Grundsätzen, die nicht die Form eines Leitartikels haben. Aber die kein Mensch liest. Die französische Verfassung hat auch eine sehr eingehende Einleitung. Wir finden überall diese großen Einleitungen. Bei englischen Gesetzen finden wir sie. Sie sind nur anders formuliert, sodass sie nicht leitartikelmäßig wirken. Der Kreutzsche Vorschlag enthält etwa das Gleiche wie unser Entwurf, nur in anderer Formulierung. Es heißt dort, getragen von dem Vertrauen auf Gott, erfüllt von dem Willen, seine Freiheitsrechte zu schützen und die Einheit der Nation zu erhalten, haben die deutschen Länder Abgeordnete zu dem in Bonn zusammengerufenen Parlamentarischen Rat entsandt. Das geht so nicht. Daher muss dieser Vorschlag abgelehnt werden. Eine Staats- und Gesellschaftsordnung hat keine Ehrfurcht vor Gott. Das ist aus der Bayerischen Verfassung abgeschrieben. Den Anfang der Präambel dieser Verfassung habe ich auch immer für schlecht gehalten. Ähnlich unglücklich wie diese Präambel zur Bayerischen Verfassung ist keine andere in Deutschland ausgefallen. Wer ist da ohne Ehrfurcht? Das deutsche Volk oder die Gesellschaftsordnung? Helene Weber, CDU. Nein, so kann man nicht formulieren. Es fängt überhaupt negativ an. Wilhelm Heile, DP. Eine Verfassung muss positiv anfangen. Mir ist der Absatz 5 nicht ganz klar, wo es heißt, in dem festen Willen, die jüngst so schwer verletzten Freiheitsrechte des deutschen Volkes zu schützen und der so schwer geschändeten Menschenwürde zur vollen Anerkennung zu verhelfen. Lambert Lensing, CDU. Ich frage, von wem sind die Freiheitsrechte des deutschen Volkes so schwer verletzt worden? Von dem nationalsozialistischen Regime oder von den Alliierten? Das ist mir nicht ganz klar. Ich glaube, man kann beides mit Fug und Recht behaupten. In jüngster Zeit wird auch die Frage wieder aufgeworfen, welcher Gott denn da gemeint sei. Dazu schweigt die Präambel. Immerhin, ein wenig legt auch sie sich fest. Sie spricht von Gott und nicht von Göttern. Manche Interpreten des Grundgesetzes glauben, die Frage sei deshalb leicht zu beantworten. Es muss der Gott des Christentums gemeint sein. An einen anderen dürfte man Ende der 1940er Jahre schwerlich gedacht haben. Doch wer so denkt, unterschätzt die Verfasser des Grundgesetzes. Vielleicht waren sie noch etwas bildungsfester als ihre Nachkommen. Jedenfalls dürfen wir annehmen, den meisten von ihnen war die Ringparabel aus Lessings Nathan der Weise ein Begriff. Sie stammt nicht von Lessing selbst, sondern geht in ihren Ursprüngen bis auf das 11. Jahrhundert zurück. Spätestens bei Lessing wird sie zu einem Plädoyer für religiöse Toleranz. Sie endet mit einem weisen Richterspruch, wonach es jedem erlaubt sein soll, anzunehmen, sein Glaube sei der richtige. 9. November 1948. Ich darf dann fragen, ob zu diesem Entwurf das Wort noch gewünscht wird? 19. Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen. Wir kommen nur dann weiter, wenn wir versuchen, uns noch einmal auf die Grundformulierung zu einigen. Sonst geraten wir ins Uferlose und kommen aus der Debatte nie wieder heraus. Ich habe hier gesagt, im Vertrauen auf Gott und die wiedererweckten sittlichen Kräfte des deutschen Volkes. Damit würde man gerade auch den Gegensatz zur Vergangenheit haben, das, was Sie, Herr Wunderlich, drin sehen wollten. Ich habe gegen die wiedererweckten sittlichen Kräfte schwere Bedenken. Das ist ein vager und wenig fassbarer Begriff. Aber in der Präambel braucht das Begriffliche auch nicht so fest umrissen zu sein. Es muss aber überhaupt gezeigt werden, dass das ganze Werk unter dem Zeichen der Sittlichkeit steht. Gegen die Einbeziehung Gottes haben wir Bedenken. Ludwig Bergstresser, SPD. Wenn wir eine Verfassung machen und ich nehme einmal an, zu einem Kompromiss kommen, ich glaube, Sie sind alle dieser Überzeugung, so ist das doch eine Inbeziehungssetzung des politischen Ausgleichs zu Gott, die meinem Gefühl stark widerstrebt. Die sittlichen Kräfte anzuerkennen, ohne die ein Staat nicht existieren kann, das ist etwas ganz anderes. Die Wendungen im Vertrauen auf Gott und die sittlichen Kräfte sind doch nicht etwas, was nicht zusammengehört. Es passt sehr gut zueinander. Darauf wird in meiner Fraktion ein sehr starkes Gewicht gelegt. Diese Invocatio spielt auch in anderen Ländern eine starke Rolle. Sie findet sich in der Atlantikcharta und in anderen Werken. In der französischen Verfassung natürlich nicht. Also wenn es heißt, im Vertrauen auf Gott und die sittlichen Kräfte des deutschen Volkes wird einer herausstellen, der liebe Gott ist der Beitrag der CDU. Und die sittlichen Kräfte sind für die Sozialdemokratie. Die Abgesandten der Kirchen und der Gewerkschaften, die sich gestern und heute in Bonn einfanden, um ihre Forderungen an den Parlamentarischen Rat anzumelden, sind in der Pädagogischen Akademie nur eiligen und geschäftigen Abgeordneten begegnet. Dem Besuch der kirchlichen Würdenträger ging eine Serie von Kampfabstimmungen im Hauptausschuss voraus. Nichts spricht also dafür, dass mit Gott in der Präambel nur der Gott des Christentums, nicht aber der des Judentums oder der des Islam gemeint sein sollte. Und was ist mit den Atheisten und den Polytheisten und den Animisten und den Anbetern des fliegenden Spaghetti-Monsters? Ja, auch sie sind in Deutschland als Weltanschauungsgemeinschaft anerkannt. Der Präambelgott ist eine Leerstelle. Das Wort Gott in der Präambel bedeutet, hier bitte Zutreffendes einfügen. Die Präambel sagt ja nicht, Ehre sei Gott in der Höhe. Sie sagt, das deutsche Volk hat sich dieses Grundgesetz gegeben, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Wir haben in Württemberg eine entsetzlich lange Unterhaltung über das christliche Sittengesetz gehabt. Ich bin meiner Natur nach gegen diese Invocatio Dei. Die Rudolf-Sohmsche These, dass der Staat an sich ein Heide ist, wirkt bei uns noch nach. Bei uns gar nicht. Weil ihr inzwischen das Naturrecht gelernt habt. In Ihrer Jugend hat es das auch noch nicht gegeben. Inzwischen ist das Naturrecht ja wieder modern geworden. Im Vertrauen auf Gott, das haben wir bei dem Hitler in der Vorsehung erlebt. Gegen Schluss, als es ihm schlecht wurde, hat er auch den Allmächtigen angerufen. Er hat ziemlich lange gebraucht. Mir ist es viel lieber zu sagen, in Ihrer Verantwortung vor Gott, es ist sauberer als das andere. Den lieben Gott für all die Dummheiten, die hier gemacht werden, unmittelbar verantwortlich zu machen, ist eine theologische Überhebung. Wir können vielleicht zu Anfang den Vorschlag von Herrn Dr. Heuss bringen, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und an einer anderen Stelle von den sittlichen Kräften sprechen, damit es nicht so zusammensteht. Komischerweise stürzen sich alle sofort auf das Wort Gott und übersehen dabei den ganzen Rest. Insbesondere das Wort Verantwortung. Das ist nämlich der Zentralbegriff dieser Präambel. Aber man wird sie ganz lesen müssen, um zu begreifen, welche Rolle Gott darin spielt. Selbstverständlich wird es genügend Menschen geben, die diese Sätze hören und bei denen trotz aller Hinweise allein das Wort Gott hängen bleibt. Es sind vermutlich dieselben, die genau wissen, welcher Gott hier gemeint ist. Und jetzt kommt die Pointe. Diese Leute dürfen das. Sie dürfen glauben, genau zu wissen, dass damit ihr Gott gemeint ist und keinesfalls ein anderer. Und wenn jemand glaubt, Gott habe das deutsche Volk dazu bewegt, sich dieses Grundgesetz zu geben, auch in Ordnung. Es wird noch lange dauern, bis wir verstehen, wie groß die Freiheit ist, die uns dieses Gesetz lässt. Wie der Gottesbezug in der Präambel gemeint ist, versteht am besten, wer im Grundgesetz nur ein wenig weiterliest. Artikel 4 sagt, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Was immer jemand glaubt, steht unter dem besonderen Schutz des Staates. Auch wenn es sich um das fliegende Spaghetti-Monster handelt. Die Grenze verläuft erst dort, wo er sich aufgrund seines Glaubens gegen den Staat wendet. Die Fraktionen der CDU-CSU, des Zentrums und der Deutschen Partei hatten Anträge eingebracht, die Rechtsstellung der Kirchen im Verfassungsentwurf durch besondere Bestimmungen zu sichern. Die Anträge zur Wahrung der Bekenntnisschulen und zum Fortbestehen des Reichskonkordats von 1933 sowie ein Antrag, die Bedeutung der Kirchen für die Wahrung und Festigung der religiösen und sittlichen Grundlagen verfassungsrechtlich anzuerkennen, wurde mit den Stimmen der SPD, der FDP und der KPD abgelehnt. 16. November 1948. 21. Sitzung des Ausschusses für Grundsatzfragen. Ich eröffne die heutige Sitzung und würde Ihnen vorschlagen, entsprechend der Tagesordnung heute an die Präambel zu gehen und die Formulierung zu Ende zu bringen. Trotz aller Bedenken, die vielleicht noch bestehen könnten, ob wir das hier im großen Ausschuss machen sollten, wir müssen auf der einen Seite das Pathetische und auf der anderen Seite den Leitartikelstil zu vermeiden suchen. Warum wollten wir also trotzdem nicht auf den Präambel Gott verzichten? Der größte Feind der Freiheit war der in Deutschland gerade überwundene Totalitarismus. In der gesamten östlichen Hemisphäre war der Atheismus Staatsreligion. Gott in der Präambel zu nennen, sollte kein Bekenntnis zu einer bestimmten Religion sein. Es sollte gerade verdeutlichen, dass Gott in Sphären weilt, die den Staat nichts angehen. Der Staat ist nicht alles. Die Verfassung schafft eine menschengemachte Ordnung und sie ist sich ihrer Endlichkeit und Fehlbarkeit bewusst. Die Frauen und Männer, die sie geschaffen haben und diejenigen, die sich heute auf sie berufen, wissen, sie ist nur Menschenwerk. Sie mag das höchste Gesetz sein, das wir uns geben können. Aber das macht sie keineswegs göttlich. Sie beruft sich nicht auf Gott. Sie spricht von der Verantwortung vor Gott, um deutlich zu machen, dass sie von ihren Gestaltern nicht als Ergebnis eines göttlichen Ratschlusses oder als Gottesgabe betrachtet wird, sondern als Versuch, eine menschenwürdige Ordnung zu schaffen. Warum haben wir dann aber im Parlamentarischen Rat so sehr um den Gottesbezug in der Präambel gerungen? Ich möchte deshalb leise mahnend sagen, halten Sie sich bitte, wenn es irgendwie geht, an die 15 Minuten. Es ist für den Präsidenten peinlich, mit einem Klingelzeichen einzugreifen. Diese Bestimmung soll einen besonders tiefen Ernst und eine endgültige Bedeutung dadurch bekommen, dass diese höchsten Rechtsgedanken als von Gott gegeben anerkannt werden. 18. Januar 1949. Sie sind daher durch menschliche Willkür nicht abzuändern und von ewiger Gültigkeit. 42. Sitzung des Hauptausschusses. Ein Gesetzgeber, der hiergegen verstößt, macht sich der Gesetzesverkehrung schuldig. Hans-Christoph Seebohm. Wir wollen, dass das deutsche Volk DP. Aus den Jahren tiefer Not die Lehre zieht und sich in diesem Grundgesetz dazu bekennt, dass keine Macht der Welt es wieder von seiner tiefen Bindung an die geistige Welt abzuziehen vermag. Ich bin der Meinung und habe das auch schon früher zum Ausdruck gebracht, wir sollten um des sehr irdischen Charakters unserer Aufgabe willen nicht Theologie treiben. Theodor Heuss, FDP. Infolgedessen bin ich bei aller Anerkennung der Grundhaltung, die Herr Dr. Seebohm zum Ausdruck gebracht hat, nicht dafür, die Berufung auf Gott hier mit hineinzunehmen. Mir scheint das eine Strapazierung der Religion zu sein, die wir uns aus religiösen Gründen nicht gestatten sollten. Professor Dr. Carlos Schmidt, der Vorsitzende des Besatzungsstatutausschusses des Parlamentarischen Rates, erklärt dazu: Dem Grundgesetz ist eine Präambel vorangestellt. Diese Präambel ist mehr als nur ein pathetischer Vorspruch. Sie zählt die konstitutiven Faktoren auf, die wirksam geworden sind, und sie besagt, was geschaffen werden sollte und was noch nicht geschaffen werden konnte. Diese Präambel enthält also rechtlich beachtliche Feststellungen, Bewertungen, Rechtsverwahrungen und Ansprüche zugleich. Waren die Mütter und Väter des Grundgesetzes gläubig? Einige von ihnen bestimmt. Carlos Schmidt, Verfassungsrechtler, Völkerrechtler, Sohn einer französischen Mutter und eines deutschen Vaters. Er war getaufter Katholik, aber gläubig war er, nach allem, was wir wissen, eher nicht. Im Parlamentarischen Rat saß er für die SPD. In seinen 858-seitigen Erinnerungen beschreibt er auch eingehend die Streitigkeiten um die Präambel. Gott ist ihm dabei keine Zeile wert. Das bedeutet nicht zwingend seine Gegnerschaft zu der Formulierung, die am Ende eine Mehrheit fand. Aber er war skeptisch dagegen, aus der Nennung Gottes in der Präambel ein weltanschauliches Bekenntnis herauszulesen. Der Teufel, das wusste er, steckt im Detail. Gerade wenn es um Gott geht. Die vielen Herren und wenigen Damen, die über die Präambel sprechen, nannten den Gottesbezug in der Debatte manchmal Invocatio Dei, zu Deutsch Anrufung Gottes. Aber war es wirklich das, was sie wollten? Gott anrufen? So wie Gläubige das tun? Die von ihm etwas erhoffen, erbeten, erwünschen? Gott als Quelle der Legitimation? Nein. Sie wollten Gott beim Namen nennen, um ihr Bewusstsein dafür zu demonstrieren, wie groß die Aufgabe war, die sie sich vorgenommen hatten. Deshalb sollten wir genauer von einer Nominatio Dei sprechen, einer Nennung Gottes. Unsere Verfassung kommt nicht von Gott, sie kommt von uns selbst. Ich darf kurz darauf hinweisen, dass die Freiheit, von der in der christlichen Verkündigung die Rede ist, die Freiheit des Christenmenschen ist. Und dies ist etwas wesentlich anderes als die Freiheitsrechte, die eine Verfassung geben kann. Wer darüber Zweifel haben sollte, der mag die Schrift Martin Luthers von der Freiheit eines Christenmenschen nachlesen. Diese hat ja auch der an der Galeere angekettete Sklave noch. Dem Grundgesetz, an dessen Gestalt Carlos Schmidt maßgeblichen Anteil hat, stimmte er am Ende doch nur schweren Herzens zu. Das macht ja einen echten Demokraten aus, dass er den Kompromiss zu schätzen weiß. Den Herren von der CDU riet er, als er ihre Vorbehalte hörte, sich einen Stoß zu geben. Man darf doch nicht sagen, ich will dieses Haus nicht haben, dessen Notwendigkeit ich einsehe und bejahe, nur weil mir das Sofa im Esszimmer nicht gefällt. Die Unterzeichnung des Grundgesetzes am 23. Mai durch die Mitglieder des Parlamentarischen Rates fand bei gedämpftem Orgelspiel statt. Alle unterschrieben, bis auf die Kommunisten. Carlos Schmidt hatte kurz vor der Unterzeichnung noch angeordnet, Händel statt Haydn spielen zu lassen. Der Komponist des Messias war ihm lieber als der des Kaiserquartetts. Professor Carlos Schmidt nimmt jetzt im Sessel vor dem Unterzeichnungstisch Platz wieder ein Mittelpunkt für die Fotografen. Der Staatsrat, Justizminister und stellvertretende Staatspräsident von Württemberg-Hohenzollern setzt groß sein Carlo Schmidt unter das Dokument. Karl Schröder! Aus dem Grundgesetz vom 23. Mai 1949. Präambel. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das deutsche Volk in den Ländern Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern, um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben, Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Es hat auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war. Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Guter Rat. Ringen um das Grundgesetz. Aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates 1948 bis 49. Berufung auf Gott. Von Georg M. Oswald. Es sprach Bernhard Schütz. Und in den Dokumenten Artus Maria Mathiesen, Bernhard Schütz, Petra Welteroth, René Heinersdorf, Wolf-Dietrich Sprenger, Thomas Leubel, Ralf Harster, Axel Gottschick, Hüseyin Michael Cirpici, Oliver Reinhardt, Kilian Land und Gerhard Garbers. Bearbeitung der Dokumente Benjamin Quabeck und Philipp Stegers. Historische Beratung Michael F. Feldkamp. Realisation der Dokumente Werner Jäger, Barbara Göbel, Benno Müller vom Hofe, Henning Jung, Sophie Garke. Inszenierung Benjamin Quabeck. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Diana Jamadi. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Deutschlandfunk und Bayerischem Rundfunk für die Hörspielprogramme der ARD 2019. Dramaturgie Hanna Georgi und Martina Müller-Wallraff.